wie ich mich heute nenn, was meine Gedanken Welt heute sprengen. Weiß nicht, wer mich morgen noch kennt, wohin mein Schicksal mich jetzt lenkt. Soll es immer sein, dass alles in mir liegt. So soll es immer sein, dass die Neugier nicht vergeht. So soll es immer sein, dass alles in mir liegt. So soll es immer sein, dass die Neugier nicht vergeht. Einfach eine Straße drauf rennen, meine Füße noch nicht kennen. Ohne Ziel den richtigen Weg gehen. Mit jedem Schritt neu aufnehmen. So soll es immer sein, dass alles in mir lebt. So soll es immer sein, dass die Neugier nicht vergeht. So soll es immer sein, dass alles in mir ist. So soll es immer sein, dass die Neugier nicht vergeht. Ohne Action vergeht, die Nacht für eine endlose Ruhe steht. Wenn ein Bild von dir in mir lebt, Vertrauen in Liebe übergeht. So soll es immer sein, dass alles in mir lebt. So soll es immer sein, dass die Neugier nicht vergeht. So soll es immer sein, dass alles in mir lebt. So soll es immer sein, dass die Neugier